ARD. Achtung, Achtung. Jetzt. Ich kann ohne Hörspiel nicht leben. Das ist eben einfach meine Welt. 100 aus 100. Die Hörspiel-Collection mit Nora Gomringer und Jörg Albrecht. Willkommen beim Jubiläumspodcast 100 Jahre Hörspiel hören. Jörg Albrecht und Nora Gomringer. Lieber Jörg, da hast du was besonders Wichtiges mitgebracht. Ja, was Wichtiges und was ganz Eindrückliches im Hören. Adolf Eichmann, ein Hörprozess heißt das Stück, produziert vom RBB im Jahr 2021. Die Autoren sind Noam Brusilowski und Ofer Waldmann. Und was macht das Stück? Es nimmt uns mit in ein Stück Radiogeschichte. 50 Jahre nach dem Prozess gegen Adolf Eichmann, der ja als Leiter des Reichssicherheitshauptamtes im Nationalsozialismus letztlich für die Organisation der Ermordung der europäischen Juden und Jüdinnen verantwortlich war. 1961 dann dieser Prozess in Israel, nachdem er ja in Südamerika aufgespürt und von dort nach Israel gebracht worden war, eigentlich entführt worden war. Und dieser Prozess wurde auf dem Sender Kol Israel, also die Stimme Israels, an die Bevölkerung übertragen. Und also dieses Stück lässt uns teilhaben an diesem Prozess. Also deswegen ist der Untertitel ein Hörprozess wirklich ganz wörtlich zu nehmen, im doppelten Sinne. Also der Gerichtsprozess, aber auch der Prozess, den dieser Gerichtsprozess in der Gesellschaft auslöst, die ja mit ihren Ohren an diesem Gerichtsverfahren mit dran ist. Und ja, wir bekommen mit, wie die Bevölkerung da bewegt ist, bewegt wird, wie Menschen aller Altersstufen am Radio hängen und das, was da verhandelt wird, mitmachen, wie es sie mitnimmt. Ganz eindrücklich ist doch dieses Jingle auch des Radiosenders. Ja, also, ja, dass er ganz fröhlich und ganz bestärkend daherkommt. Und dann hört man ja offensichtlich von April bis Dezember live aus dem Gerichtssaal zum allerersten Mal, wie ein Mann für die Nazi-Verbrechen gerichtet wird, sodass alle zuhören können. Ja. Auch nicht. Also es ist nicht nur das Interne eines Gerichtssaals, sondern es trägt sich in die Welt hinaus. Und ich fand es sehr eindrücklich, wie dann auch Stimmen von Kindern, also die offensichtlich Zuschriften senden an Kol Israel und dann eben sagen, ja, ob man das Programm nicht an eine andere Zeit verlegen könnte, weil man ja in der Schule ist und man gar nicht hören kann. Oder die Bauern, die Kühe melken müssen. Genau, die Ernte machen wollen und dann am Abend lieber hören wollen. Dann aber auch O-Töne aus dem Prozess. Also der Prozess selber wurde ja auch simultan übersetzt. Und da zum Beispiel die tief bewegende Anklage des Generalstaatsanwalts, also Gideon Hausner, der im Namen der 6 Millionen ermordeten Juden und Jüdinnen spricht. Ja, also was wir eben mithören, ist einfach, wie die Gesellschaft zum vielleicht ersten Mal überhaupt auch über diese Zeit im Ganzen spricht. Also Erfahrungen, Traumata gemeinsam angehen und aufarbeiten kann. Aber auch wie quirlig und lebendig das ist. Also dieses Jingle, The Typewriter von Leroy Anderson, eine tippende Schreibmaschine und Streicher, das rhythmisiert nicht nur dieses Hörspiel, sondern für mich ist es eigentlich auch die Dynamik, die dadurch in die israelische Gesellschaft dieser Zeit, Anfang der 60er, kommt. Also ja, das, was in Deutschland ja immer so schwer, Aufarbeitung und das geht alles nicht, Verdrängung und so weiter, das hat hier eine Dynamik und eine Schwere zugleich, die das Stück herstellt. Ich finde, das ist ein ganz, nicht nur wichtiges, sondern wirklich ein sehr, sehr gelungenes Hörspiel und bin froh, dass wir es hier vorstellen können. Ja, wollen wir das Stück hören, Nora? Sehr gerne. Adolf Eichmann, ein Hörprozess. Ton ab. Du, sag mal, in einer Minute fängt jetzt der Bericht an. Ja, ich freue mich. Pfiatti. Finde ich auch, genau. Das ist so eine leichte Neigung, ist ganz schön. Ich kann auch noch einen Tick näher kommen. So ist okay. Adolf Eichmann, ein Hörprozess. Ein dokumentarisches Hörspiel von Noam Brusilowski und Ofer Waldmann. Im Mai 1960 wurde Adolf Eichmann, einer der Hauptdrahtzieher des Holocaust, der systematischen Ermordung der europäischen Juden, in seinem Versteck im argentinischen Buenos Aires ergriffen und nach Israel gebracht, wo er vor Gericht gestellt wurde. Zwischen 1939 und 1945 hatte SS-Obersturmbannführer Eichmann